Упражнение 25, страница 16. W. Seit einigen Tagen. Nicht weit von der Bushaltestelle. Erste Etage rechts. In der neuen Wohnung. Ein Bad mit Toilette. Links vom Fenster.